Tauchen wir kurz in diese Sphäre ein, um zu verstehen, warum unsere Heldin missbraucht wurde, um eine ebenso krude wie menschenverachtende Ideologie zu stützen. All das führt mitten ins dunkle Herz von Rassismus und nationalsozialistischem Terror. Sind Arierwahn und Judenvernichtung doch zwei Seiten einer Medaille. Die Indogermanenfrage gewann im 19. Jahrhundert an Virulenz, nachdem man erkannt hatte, dass viele europäische Sprachen auf eine Wurzel zurückführbar waren. Das warf die Frage nach der Urheimat der ersten Träger der indogermanischen Ursprache auf. Lange vermutete man, sie läge in Zentralasien und stünde im Zusammenhang mit den Ariern, Kulturen, die dem indo-iranischen Sprachstamm der indogermanischen Sprachfamilie zugerechnet wurden. Zwei aufstrebende Disziplinen werden daraus eine weltanschauliche Frage höchster Toxizität machen: die Rassenkunde und die prähistorische Archäologie. Joseph Arthur Comte de Gobineau, 1816 bis 1882, hat mit seinem Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen eine der kanonischen Schriften des Rassismus verfasst. Die Arier waren für ihn die Grundrasse der Weißen, die allen überlegen sei, solange sie der Degeneration durch Vermischung mit anderen Rassen entginge, was in der Vergangenheit immer wieder geschehen sei. Die letzten verbliebenen arischen Rassenkerne Europas lokalisierte Gobineau in England und Norddeutschland. Bald verband sich der Rassismus mit verfälschten Lehren Charles Darwins und fabulierte fortan vom Kampf ums Überleben und dem Recht der Stärksten. Der pseudowissenschaftliche Versuch, die imperialistische Unterwerfung der Welt durch europäische Kolonialmächte zu legitimieren. Aus diesem Morast stiegen auch Rassenhygiene und Eugenik hervor, welche die sozialdarwinistischen Vorstellungen von Auslese und Menschenzüchtung, vom Schutz des Volks- und Rassekörpers durch Verdrängung oder sogar Ausmerzung minderwertigen und artfremden Erbguts in die Tat umsetzen wollten. Nun hatte die Sache mit den aus Asien stammenden Ariern einen Schönheitsfehler. Sie bescherte den Germanen einen Migrationshintergrund. Noch Gobineau nahm an, dass die germanischen Vorfahren zu Abrahams Zeiten in den Steppen Zentralasiens lebten. Dann aber wären die Germanen einst als Fremde aus der Ferne gekommen und hätten die in Europa vorhandenen Völkerschaften verdrängt. Das Recht des Stärkeren eben.